Sie sind heute auserwählt worden, der Welt unsere Existenz zu verkünden. Sie werden Zeugen dessen, was heute hier geschieht. Und sie werden allen davon berichten. Alle Augen nach vorn.